Keine kurze Zeit zu vergeben, zu Jana, schlimm nur, schlimm nur, schlimm nur, schlimm nur. Kein Theater, keine Musik, wenn ich schreiben würde, wenn wir stehen, dann wir stehen, wenn wir stehen, dann wir stehen. Kunst, Kunst, Kunst! Yes.